Rausch bewertete die Moskauer Außenministergespräche positiv. Nicht alles sei gelöst worden, hielt er fest, doch mit dem Erreichten sei er zufrieden. Er glaube, dass der Gipfel mit Gorbatschow erfolgreich werde. In der Tat ist nach wochenlangem Patt und Stillstand in vielen Verhandlungspunkten ein Durchbruch gelungen, der Unsicherheiten verringert und weitere Fortschritte erlaubt, auch wenn Moskau und Washington jeweils in wichtigen Fragen zurückstecken mussten oder Lösungen noch ausklammerten. So wie sich US-Außenminister Baker inzwischen äußerte, werden beim Washingtoner Gipfel in der nächsten Woche ein knappes Dutzend an amerikanisch-sowjetischen Vereinbarungen unterschrieben werden können. Das wird sowohl Handels- wie Verkehrs- als auch Kulturabkommen einschließen, jedoch insbesondere die Abrüstung betreffen. Ungelöst blieben, so betonte noch der amerikanische Präsident, die gordischen Knoten bei den konventionellen Waffen, doch bei den strategischen konnten endlich einige durchschlagen werden. So wie sich das Bild heute in Washington darstellt, kommen Amerikaner und Sowjets überein, ihre atomaren Fernstreckenwaffenarsenale um etwa 30% zu verringern. Einen Vertrag gibt es vermutlich noch immer nicht, nur eine Grundsatzerklärung, doch deren Hauptelemente scheinen nun festzustehen. Erstmals stimmten die Amerikaner einer Begrenzung ihrer atomaren seegestützten Potenziale zu. Das war bisher immer ein Tabu für sie, doch die mit 800 Raketen gezogene Obergrenze ist so hoch angesetzt, dass die USA ihre Projekte nicht zurückschrauben müssen, sondern sogar noch ausdehnen können. Der abrüstungspolitische Einstieg bei den Marinestreitkräften wird auch nicht Teil eines Startvertrages sein, sondern nur durch eine politische Absichtserklärung unterstrichen. Auch bei den luftgestützten, unbemannten Marschflugkörpern gibt es künftig Einschränkungen durch die Festlegung ihrer Reichweiten, die ab 600 Meilen zu zählen beginnen. Allerdings bleibt vieles ungelöst, weil es Ausnahmen gibt und weil zum Beispiel nukleare Versionen von konventionellen nur schwer zu unterscheiden sind. Strategischen Bombern werden künftig aber nach festen Regeln eine bestimmte Zahl an Marschflugkörpern zugewiesen, die im Rahmen der zu vereinbarenden Obergrenze von 6000 Nuklearsprengköpfen verrechnet werden. Es gibt insgesamt also Stationierungslimits, die Herstellung und Lagerung scheinen jedoch weiterhin unbegrenzt möglich zu sein. Nach 9-jährigen Verhandlungen sind damit bei den strategischen Waffen zumindest Teilergebnisse in Sicht. Das Gleiche zeichnet sich für die chemischen Waffen sowie für Atomtests ab. Der Abrüstungsgipfel, wie Bush seine Begegnung mit Gorbatschow schon bezeichnete, nimmt also Gestalt an, obwohl wichtige Bereiche ausgeklammert bleiben. William Safire bemängelte schon in einem Kommentar der New York Times, dass die USA schwer draufzahlten und die sowjetische Überlegenheit bei den landgestützten Fernstreckenraketen überhaupt nicht angetastet würde. Doch die sich abzeichnenden Vereinbarungen enthalten so viel Lücken, aber auch Geben und Nehmen, dass gerade jetzt schwerlich von Verlierern oder Gewinnern gesprochen werden kann. Und zwar auch deshalb, weil nach dem jüngsten Stillstand endlich weitere Bewegung wieder möglich geworden ist. Man könnte meinen, Lothar de Maizière, Ministerpräsident der DDR, müsse sich nach einem neuen Stellvertreter umsehen. Peter Michael Distel, sein Innenminister von der DSU, ein recht schillernder Politaufsteiger, könnte sich wegen seines allzu wohlwollenden Umgangs mit Ex-Stasi-Leuten in seiner engeren Umgebung selbst ein Bein gestellt haben. Könnte man meinen. Aber der alerte Distel stellt sein Verbleiben im Amt einem Höheren anheim. Wenn der liebe Gott das will, so ließ er am Abend wissen, werde er weitermachen. Und das, obwohl seine eigenen Parteifreunde ihm das Vertrauen entzogen und ihn zum Rücktritt aufgefordert haben. Zur ersten Regierungskrise in der DDR aus Ost-Berlin, Wolfgang Hauptmann. Wenn es ein Wort gibt, bei dem die Volksseele in der DDR zu brodeln beginnt, heißt es Staatssicherheit. Innenminister Hans-Peter Distel hat diese Erfahrung missachtet, als er einige tausend ehemalige Stasi-Männer in die Dienste der neuen Demokratie übernahm. Seine Partei, die DSU, stand zunächst hinter ihm. Aber bei Distels Rückkehr von einem Besuch in Moskau traf ihn der Bannstrahl der Fraktion. Sie entzog ihm das Vertrauen, weil nicht gelungen sei, die alten Machtstrukturen befriedigend aufzulösen. Fraktionssprecher Schwarz sagte es so. Die Zerschlagung des Apparates der Staatssicherheit ist jedoch notwendig für den Aufbau unserer Demokratie. Wir fordern deshalb Herrn Dr. Distel auf, seinen Rücktritt einzureichen, um damit den Weg freizumachen für eine konsequente Bewältigung der Vergangenheit. Distel war in den letzten Tagen vorgeworfen worden, den einstigen Stasi-General Wolf um Informationen über den Aufbau des alten Sicherheitsapparates gebeten zu haben. Beim Bestreben, Sicherheit und Ordnung zu garantieren, habe er politisches Fingerspitzengefühl vermissen lassen. Die hiesige SPD verlangte seine Ablösung. Nun gesellte sich die eigene Parteifraktion hinzu. Noch einmal Schwarz. Die Fraktion der DSU ist selbstverständlich in der Lage, einen anderen Kandidaten für dieses Amt zu nominieren. Die DSU stellt an den Ministerpräsidenten den Antrag, Herrn Dr. Distel als aus seinen Funktionen als Innenminister und Stellvertreter des Ministerpräsidenten abzuberufen. Wenn de Maizière diesem Wunsch nicht nachkomme, müsse Distel damit leben, nicht mehr das Vertrauen der Fraktion zu besitzen. Die Koalitionsfrage werde man allerdings in einem solchen Fall nicht stellen. Inszeniert worden sei die Zuspitzung des Falles weder von Bonn noch von Distels Feinden in der DDR. Fraktionsvorsitzender Walter versteckte sich hinter der Parteibasis. Das ist keine Geschichte jetzt innerhalb der Fraktion, dass wir jetzt aus irgendwelchen Gründen Herrn Distel nicht leiden können. Im Gegenteil, es geht uns ausschließlich um die Sache. Und da wir alle am Wochenende und an den Wochenenden vorher an der Basis arbeiten und hören, ist dieser Entschluss ungern zu diesem Zeitpunkt noch dazu gefällt worden, ja, ermeldet werden. Ob der angeblich mit 15 gegen 4 Stimmen gefasste Beschluss wirklich sein musste, kann ein Außenseiter schwer nachvollziehen. Eher könnte die berechtigte Sorge, bei den nächsten Wahlen ganz aus den Volksvertretungen zu verschwinden, hinter dem Versuch stehen, einem beim Volk unpopulären Minister aus dem Amt zu jagen. So viel zur Willensbildung in der DSU-Fraktion der Volkskammer zum Verbleib des Innenministers Distel im Amt. Zu seiner Reaktion darauf nun Ansgar Hocke, ebenfalls aus Ost-Berlin. DSU-Mitglied Peter Michael Distel war überrascht und bewegt über das Vorpreschen seiner Parteifreunde in der Volkskammerfraktion. Denn mit diesem Gremium sprach er erst vor wenigen Tagen über innenpolitische Themen. Dabei kam es zur Übereinstimmung. Als Innenminister könne er die Dinge nicht so regeln wie ein Parteipolitiker. Er sei verantwortlich für 16,5 Millionen Bürger. In seinem Ministerium arbeiten übers ganze Land verteilt 150.000 ehemalige SED-Mitglieder. Für ihn gelte, er kann nicht wieder mit Unrecht anfangen, er muss rechtsstaatlich handeln. Der Grund für die Rücktrittsforderung liegt nach Meinung von Distel in Vorwürfen gegen seinen Staatssekretär Peter Müller. Müller war Bezirkspolizeichef von Karl-Marx-Stadt und Mitglied der SED. Zwielichtig sein Verhalten gegen Demonstranten in den Novembertagen. Innenminister Distel dazu. Staatssekretär Müller hat mir gegenüber die Bitte geäußert, von seinen Aufgaben vorerst zurückgestellt zu werden, bis eine erneute Prüfung der gegen ihn gerichteten Vorwürfe abgeschlossen ist. Und für diesen Zeitraum habe ich ihm diese Bitte auch gewährt. Er hat mir persönlich gegenüber versichert, dass diese Vorwürfe, die mich überrascht haben, nicht der Wahrheit entsprechen. Auch auf seine Anfrage bei dem einstigen Aufklärungschef der Staatssicherheit Markus Wolf ging der 38-jährige Minister ein. Ich habe Herrn Markus Wolf, um das abzuschließen, gebeten, mir seine Detailkenntnisse zur Verfügung zu stellen. Er hat in der Bild-Zeitung, ich glaube in der vergangenen Woche hierzu, eine eindeutig abschlägige Antwort erteilt. Damit hat sich das Problem für mich erledigt. Der ehemalige Vize-Stasi-Chef Wolf verkündete inzwischen, von einer Mitarbeit in einer Regierungskommission sei beim Gespräch mit Innenminister Distel nicht die Rede gewesen. Es wäre ihm unverständlich, wenn er der Grund für den Misstrauensantrag der DSU-Fraktion an Minister Distel gewesen sein sollte. Und hier noch ein Nachtrag. Am späten Abend gab Minister Distel die Einrichtung eines Beratergremiums in Sachen Stasi bekannt. Mit diesem Gremium möchte ich dieses im humanistischen Bereich sehr komplizierte Problem und auch dieses für unsere Zukunft sehr wichtige Problem lösen. Ich habe also die beiden Schriftsteller Walter Janka und Stefan Heim gebeten, mir mit Rat und Tat zur Verfügung zu stellen. Des Weiteren ein Vertreter der Bürgerkomitees, Herrn Dr. Kummer aus Berlin. Auch hier ist die Einsatzbereitschaft vorhanden. Des Weiteren zwei Vertreter der Kirchen, aus der katholischen Kirche, Herrn Puschmann, Herrn Oberkonsistorialrat Schröter von der evangelischen Kirche, dann ein Leipziger Rechtsanwalt, Herrn Dr. Krone und Herrn Professor Dr. Manfred Mühlmann vom Bund Freier Demokraten, die mir und der Regierung damit bei dieser diffizilen Bewältigung helfen. So viel aus Ost-Berlin zu dem, was man eine erste Regierungskrise in der DDR nennen könnte. Unterdessen hat in Bonn heute der Bundesrat mit der ersten Beratung des Gesetzentwurfs über den Staatsvertrag mit der DDR begonnen. Und da zeigt sich deutlich, dass die sozialdemokratisch regierten Bundesländer entschlossen sind, mehr in diesen Vertrag hineinzuschreiben, als bisher drinsteht. Aus Bonn, Peter Quay. Auch nach der vierstündigen großen Debatte im Bundesrat heute über den gesamtdeutschen Staatsvertrag steht noch nicht fest, was die SPD mit ihrer Mehrheit in den Bundesländern macht. Sagt sie Nein oder Ja zu dem Vertrag, den der erste Redner heute, Bundesfinanzminister Theo Weigel von der CSU, die Vorstufe zur deutschen Vereinigung nannte. Trotz krasser Gegensätze bei den Argumenten ging es in der Länderkammer wie gewohnt sachlich zu. Die CDU-CSU stellte die Notwendigkeit des Vertrages auch unter großem Zeitdruck in den Vordergrund. Die SPD will noch eine stattliche Zahl von Nachbesserungen, eine Umweltunion, eine festgeschriebene Übergangsfrist zum Schutz der angeschlagenen Betriebe und vor allem die Rückgabe von hohen Vermögenswerten, die sich SED, Staatssicherheit und die Blockparteien der DDR vor dem November 1989 angeeignet haben. Theo Weigel warnte wie alle Redner der CDU-CSU die SPD vor der Blockierung des Vertrages. Der Minister: Wer diesen Vertrag ablehnt, der muss die moralische, politische und historische Verantwortung übernehmen, wenn das Projekt der deutschen Einheit auf unabsehbare Zeit verspielt werden könnte. Wer diesen Vertrag ablehnt, der verweigert, ob er will oder nicht, den Landsleuten in der DDR die Solidarität, die sie jetzt benötigen, der übernimmt auch persönlich die Verantwortung, wenn es wieder kurzfristig zum Wiederanschwellen des Übersiedlerstroms kommt. Weigels CDU-Freund, Ministerpräsident Lothar Späth von Baden-Württemberg, wies auf das hohe Ziel des Vertrages hin, für das die Deutschen in der Bundesrepublik 40 Jahre gekämpft hätten. Späth: Gewiss, es gibt große Risiken und es gibt gewaltige Probleme zu bewältigen. Und wir müssen diese Probleme erörtern und wir müssen uns diesen Problemen stellen. Aber wir sollten aufpassen, dass uns nicht das Bewusstsein dafür verloren geht, dass es hier nicht ausschließlich und nicht in erster Linie um die Risiken der Übernahme eines Unternehmens geht, sondern um das große Ziel, wie es in der Präambel zu unserem Grundgesetz vorgegeben ist. Es geht um die Einheit Deutschlands und Europas. Für die SPD kritisierte Nordrhein-Westfalens Regierungschef Johannes Rau, dass die Sozialdemokraten und die Bundesländer erst so spät in den Prozess einbezogen worden seien. Rau: Das ist eine Aufgabe, die nur gemeinsam zu schaffen ist. Aber warum haben Sie denn dann 6 Monate lang Diskussionen geführt über den Begriff runder Tisch, über die Frage Round Table, wie es dann Willy Brandt genannt hat, über die vielen Angebote, sich einmal zusammenzusetzen? Und warum haben Sie denn dann den Weg gewählt über Expertengespräche? Nicht Verhandlungen, sondern Gespräche. Warum haben wir es hier zum ersten Mal mit dem Sachverhalt zu tun, dass Regierungsverhandlungen zwischen zwei Staaten als Expertengespräche deklariert werden, damit man die Länder ausschließen kann? Das späte Einbeziehen sei absichtlich gewesen. Helmut Kohl habe nach dem Motto verfahren: Ich bin der Kanzler, und habe alle anderen Politiker ausgeschaltet, so als sei die Vereinigung Deutschland seine Privatsache. BLF, kontrovers. Auch unser Streitgespräch heute zu der Frage, ob denn der Staatsvertrag mit der DDR noch nachzubessern sei und wenn ja, wie. Die Bundestagsfraktion der SPD will dies morgen im Bonner Parlament versuchen, wenn dort die erste Beratung des Vertrags beginnt. Nachbessern oder nicht? Es diskutieren die Abgeordneten Eduard Lindner von der CDU und Anke Fuchs, SPD. Wir haben einen Staatsvertrag, der ist zwischen Regierungen abgeschlossen worden und nun geht es darum, dass Bundestag und Bundesrat ihn ratifiziert. Wir können ihn so nicht akzeptieren und wollen zum Beispiel, dass Vorkehrungen getroffen werden, dass Unternehmen, die drüben lebensfähig sind, mehr Hilfe bekommen. Ich höre, dass die Treuhandgesellschaft SED durchseucht in Ostberlin gar keine Kapazität hat, um diesen ganzen Umdenkungsprozess zu ermöglichen. Wir wollen, dass Stasi-Vermögen und Ostblock-CDU-Vermögen herangezogen wird für die Allgemeinheit. Und wir wollen wissen, wie es dann nach dem 2. Juli in Richtung Gesamtdeutsch weitergeht. Das sind Forderungen an das Ratifizierungsverfahren, das jetzt beginnt. Und Bundestag und Bundesrat müssen darüber in den Ausschüssen beraten. Und Sie wissen, dass wir nach der Niedersachsenwahl die Mehrheit im Bundesrat haben. Insofern denke ich, dass CDU, CSU und FDP jetzt auf uns zukommen. Also die Haltung der SPD ist in der Tat sehr unverständlich. Denn wenn ich mich etwa daran erinnere an die Debatte bei der ersten Sitzung des Ausschusses Deutsche Einheit, so kann ich feststellen, dass die meisten der Punkte, die jetzt hochgehoben worden sind, bereits angesprochen worden sind, dass teilweise sehr große Übereinstimmung bestand. Mir kommt das Ganze so vor, als möchte die SPD nun das alles als Popanz aufbauen, um einer Verzögerung der Wiedervereinigung das Wort zu reden. Davor kann ich aber nur warnen, denn das würde tatsächlich dazu führen, dass die Mehrkosten unkalkulierbar wären. Also genau das würde eintreten, was die SPD bislang immer der Union vorgeworfen hat, dass nämlich die Kosten also zu hoch seien. Also Herr Lindner, ich kann nur machen wir ganz konkret, machen Sie konkrete Vorstellungen. Was können wir noch tun, um unsere Forderungen zu erfüllen? Ich sage nochmal, es gibt überlebensfähige Betriebe in der DDR. die werden jetzt abrupt nach dem 2. Juli in Schwierigkeiten geraten. Wenn Sie mit mir der Übereinstimmung sind, dass wir hier was tun müssen, haben wir einen Punkt, wo wir in den Ausschussberatungen Veränderungen vornehmen und dann schauen, was es mit dem Staatsvertrag zu tun hat. Der Finanzminister ist persönlich in der Ausschusssitzung, ich glaube, es waren 7 Milliarden Mark als Hilfe für diese Unternehmen bereits. Ja, die wir ihnen Geld geben. Es geht nicht um Geld, sondern um die Frage, welche Maßnahmen wirtschaftspolitischer Art haben wir denn. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, daraus haben wir auch schon mal angetippt, wir wollen, dass das Vermögen von Stasi, SED und Hilfsorganisationen und der Blockparteien für Zwecke der Allgemeinheit herangezogen werden. Es steht bis hier noch nichts drin, Herr Linder, da stimmen Sie mir zu. Das muss verbessert werden. Das sind ja Dinge, die die DDR-Seite regeln muss. Ja. Es handelt sich ja immerhin um einen souveränen Staat. Und ich höre die SPD noch, die uns darum vorgeworfen hat, wir sollen sie nicht bevormunden. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren. Das sind alles an den Haaren herbeigezogene Gründe. Die sind doch nicht geregelt bis jetzt. Im Grunde genommen will natürlich Herr Kanzlerkandidat die Wiedervereinigung gar nicht. Und jetzt haben sie aber einen Kurs gezogen. Glauben Sie das ernst, was Sie da von uns erzählen? Also, das Letzte ist, was wir wollen, ist die Frage, das Nächste. Wir wollen nicht länger, dass der Bundeskanzler so tut, als ob das eine Privatsache sei, sondern wir wollen im Rahmen des Ratifizierungsverfahrens, und wir haben ja einen Monat Zeit, darüber zu reden, auch klare Verabredungen. Ich sag nochmal, die CDU-CSU ist aufgefordert, weil wir nach der Niedersachsenwahl den Weg freimachen können. Frau Fuchs, das, was Sie jetzt verlangen, ist im Grunde genommen jedenfalls im Kernpunkt, soweit es die wirtschaftspolitischen Dinge angeht, finde ich nicht unstreitig. Aber es läuft natürlich darauf hinaus, dass Sie eine Verzögerung des ganzen Prozesses. Warum machen Sie einen Vorschlag, den wir akzeptieren können, oder sehen wir weiter? Jede Verzögerung kostet den hiesigen Bürger Milliarden und auch zeitlich wird dann der Rahmen völlig unkalkulierbar. Wir haben 4 Wochen Zeit, weil jetzt die ganz normalen Ratifizierungsberatungen beginnen. Ich würde mich auch dabei so aufregen. 4 Wochen dann Bundestag redet, Bundesrat redet, wir machen Vorstellungen und dann werden wir sehen, ob Sie darauf eingehen. So einfach ist die Sache. Und ich sage noch einmal, wenn Sie mit mir der Auffassung sind, dass die Punkte geregelt werden müssen, dann tun wir es doch. In unserem Streitgespräch heute Anke Fuchs, SPD und Eduard Lindner, CDU. Neues ist zu vermelden über die überaus schwierige Umstellung der NATO auf den politischen und militärischen Gang der Dinge in Osteuropa. Die Verteidigungsminister der westlichen Allianz haben sich heute in Brüssel dazu durchgerungen, ihre seit 23 Jahren gültige Strategie der Abschreckung neu zu bestimmen. Zumindest gaben die Minister eine entsprechende Studie in Auftrag. Rolf Clemens hat die Tagung des Ministerrats für uns beobachtet. Die diesjährige Frühjahrstagung der NATO-Verteidigungsminister ist nach Einschätzung des Sprechers von NATO-Oberbefehlshaber Galvin, Wolf Bickenbach, ein Markstein in der Geschichte der NATO. Zum 3. Mal in den 40 Jahren ihres Bestehens schickt sich die westliche Allianz an, eine neue Strategie zu entwickeln. Das Dokument mit dem Titel MC14-3, in dem die derzeit gültige Strategie der Flexible Response, der abgestuften Reaktion, festgeschrieben ist, soll völlig überarbeitet werden. Dabei wurde deutlich, dass wesentliche Grundelemente dieser Strategie erhalten bleiben. Dazu gehört das Prinzip der Verteidigung an den Grenzen. Ein Angreifer soll nicht die Chance bekommen, NATO-Territorium in größerem Umfang betreten zu können. Aber es wurde deutlich, dass der Begriff dafür, vorne Verteidigung, wohl ersetzt werden wird. Weg will man auch von dem Begriff Abschreckung. Die Kommuniqués der Eurogroup, in der die europäischen NATO-Länder zusammenarbeiten, wiesen gestern bereits erste Änderungen auf. Im deutschen Text ist nur noch vom Schutz vor Risiken die Reden, im Englischen allerdings steht noch der Begriff Threat, der bislang mit Abschreckung übersetzt wurde. Die europäischen Verteidigungsminister der NATO haben beschlossen, dass in einer Studie untersucht werden soll, inwieweit integrierte multinationale Verbände geschaffen werden können, die dann als Konsequenz aus der Verringerung der Streitkräfte in allen Ländern auch eine Aufgabenteilung innerhalb der NATO bringen sollen. So könnte mit weniger Personal und Material eine umfassende, glaubwürdige Verteidigung aufgebaut werden. Bundesverteidigungsminister Gerhard Stoltenberg wies heute in Brüssel darauf hin, dass die NATO versuchen will, die neue Strategie gemeinsam mit Frankreich auszuarbeiten. Frankreich gehört der militärischen Integration der NATO nicht an, ist also in den Gremien, die die Strategie ausarbeiten, normalerweise nicht vertreten. So stößt die Einbindung der Franzosen auf institutionelle Probleme, die noch nicht gelöst sind. Stoltenberg machte deutlich, dass diese Änderung der Strategie ein Vorgriff auf die Vereinbarungen von Wien, wo über die Kontrolle konventioneller Rüstung verhandelt wird, darstellt. Auch macht den Verteidigungsministern die innere Situation in der Sowjetunion weiter Sorgen. Nach den hier vorliegenden Berichten ist es den Außenministern der USA und der Sowjetunion bei ihrem Treffen Ende vergangener Woche nicht gelungen, die wohl politisch motivierte Blockade der Wiener Verhandlungen aufzulösen. Der Vorschlag Moskaus, zunächst in den 2+4-Verhandlungen über Deutschland eine Obergrenze für eine neue gesamtdeutsche Armee festzuschreiben und diese Festschreibung dann in die Wiener Verhandlungen einzuführen, wurde am Rande der heutigen Tagung von den NATO-Verteidigungsministern abgelehnt. Dies aber führt dazu, dass die thematisch ineinander verzahnten Verhandlungen Gefahr laufen, sich gegenseitig zu blockieren. So spricht Verteidigungsminister Stoltenberg nur noch davon, dass er hoffe, dass die Verhandlungen in diesem Jahr noch abgeschlossen werden können. Aus deutschen Delegationskreisen wird auf eine sich aus dieser Blockade ergebende Gefahr aufmerksam gemacht. Der KSZE-Gipfel im Spätherbst, der die deutsche Einigung international absichern soll, kann nach NATO-Lesart erst bei einem erfolgreichen Abschluss in Wien und bei 2+4 stattfinden. So ist die Gesamtlage gegenwärtig trotz der erkennbaren Veränderungsbereitschaft der NATO undurchsichtig. In Moskau hat man die Willensbildung der NATO-Verteidigungsminister sicherlich aufmerksam beobachtet. Das Verhältnis zum Westen könnte den Kreml gelassener machen. Man könnte sich zum Beispiel ruhiger der Baltikum-Frage zuwenden. In den Ländern dieser Region ging es heute in öffentlichen Diskussionen um die angemessene Art und Weise des politischen Umgangs mit der Moskauer Zentrale der UdSSR, besonders im litauischen Parlament. Mehr dazu von Eduard Neumeier. Hat das litauische Parlament nicht über die Erklärung abgestimmt, die es dem sowjetischen Staatspräsident Michail Gorbatschow übersenden will. Aber die Abstimmung morgen ist nach der heutigen Debatte nur noch eine Formalität. Die Antwort gilt als beschlossen und sie wird in Moskau keinen Freudentaumel auslösen. Denn statt wie die litauische Regierung unter Ministerpräsidentin Kazimiera Prunskiene es angeregt und sogar schriftlich als Vorlage für das Parlament entworfen hatte, präzise die Punkte zu nennen, die Litauen zu überprüfen bereit ist, wird Gorbatschow nun eine so kurze und allgemeine Erklärung zugehen, dass neuer Ärger wahrscheinlich ist. In der von Parlamentspräsident Vytautas Landsbergis unterzeichneten Parlamentserklärung heißt es nun nur noch lakonisch, Litauen wünsche die Regulierung des Verhältnisses zur Sowjetunion. Man begrüße den Anfang der Gespräche, wie sie am Donnerstag der vergangenen Woche in Moskau begonnen haben. Damals war Frau Prunskiene aus Vilnius eingeflogen und hatte immerhin eine relativ umfassende, einzelne mögliche Diskussionspunkte schon enthaltende Gesprächsofferte mitgebracht. Jetzt sagt das Parlament lediglich, es sei bereit, über alles, was nach dem 11. März von Litauen aus unternommen wurde, zu überprüfen. Man könne alles besprechen. Die Regierung Prunskiene war mit ihrem Vorschlag sehr viel weiter gegangen und hatte präzise angeführt, worüber man bereit sein könne, mit Moskau zu sprechen. Den Stopp der Bildung von Militärkommissariaten Litauens, die Festlegung der staatlichen Grenzen, einschließlich von Grenzorganen, das Passgesetz, das nicht-litauische Bürger nach Ansicht Moskaus diskriminiert hätte, die freiwilligen Organe für